städtische Musikschule Hildebrand. Was kann ich für Sie tun? Ja, Schamleier, guten Tag. Mein Sohn möchte gerne ein Instrument erlernen. Moment, ich verbinde. Städtisches Grünamt Brackmeier, guten Tag. Schamleier, guten Tag. Ich wollte mit der Musikschule sprechen. Da sind Sie hier falsch. Moment, ich verbinde. Städtische Musikschule Hildebrand, was kann ich für Sie tun? Ja, Schamleier nochmal. Ich hatte eben schon angerufen. Ja, Moment, ich verbinde Sie weiter. Ja. Guten Tag. Sie sprechen mit der automatisierten Instrumentenberatung der städtischen Musikschulen. Haben Sie bereits eine Vorauswahl getroffen? Nein, nein. Mein Sohn möchte ein Instrument erlernen. Ihre Antwort war nicht eindeutig. Bitte sagen Sie ja oder nein. Nein. Wir prüfen jetzt Ihr Talent. Bitte singen Sie folgende kurze Sequenz. Was soll das? Mein Sohn möchte ein Instrument erlernen. Singen Sie nun eine beliebige Tonleiter zu folgendem Grundton. Ich singe hier gar nicht. Einstufung ist erfolgt. Wählen Sie nun ein Instrument. Mein Sohn möchte Gitarre lernen. E-Gitarre. Sie können dazu auf Ihrer Tastatur Melodien spielen, um sich das vorher gewählte Instrument anzuhören. Drücken Sie zunächst die 1 für Tasteninstrument, 2 für Saiteninstrument, 3 für Blasinstrument oder 4 für Schlaginstrument. Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für den Aufbaukurs 3 Melodica entschieden. Wir nehmen nun Ihre Daten auf. Kennen Sie schon die anonyme Telefonbeichte der Kirchen im Rheinland? Kostenlos, sorgenlos, rund um die Uhr, jetzt auch per SMS. Wählen Sie einfach 01802244. Liegenschaftsamt, Herr Mann, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, Schamleier, ich hatte gerade mit der Musikschule gesprochen. Ja, Moment, ich verbinde Sie zurück. Dienst oder Dienstmerkmal nicht möglich. Guten Tag, Sie hören das aktuelle Kursangebot der Akademie für Zukunftsgestaltung und Existenzkonzipierung. Kurs A1. Bohren, Dübeln, Schrauben. Basiswissen für Heimwerker. Wie befestige ich ein Bücherregal sicher an der Wand? Was ist denn das jetzt hier für ein Mist? Kurs A2. Florales Gestalten für Männer. Hallo! Kurs F2. Arabisch für Hochschwangere. Was soll das? Sie haben sich bereits für einen Kurs entschieden oder möchten uns eine Nachricht hinterlassen? Dann drücken Sie bitte die Stern-Taste. Sprechen Sie bitte nach dem Piepton. Ja, Schamleier. Ich möchte gern mit der Musikschule Ich würde gern mit der Musikschule Was ist das denn für ein Scheiß? Wie hat Ihnen unser elektronisches Angebot gefallen? Haben Sie einige Minuten Zeit für ein kurzes Feedback? Nein.